Telekom-Kabinenfernsprecher Cottbusserdamm 77. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört immer noch ein Hinweisschild zur Reduzierung des Kommunismus in englischer Sprache sowie ein Edding Graffiti in Blau mit der Aufschrift Halte Klepper und in Schwarz mit dem Text Verdam, Antifaschist, 34 Jahre Massaker in Kurdistan, Terrorist Türkei, raus nach Kurdistan. Ansonsten, außer dem kleinen Graffiti Jede raus und dem Telekom-Aufkleber Schützt das Telefon, es kann Leben retten, keine weiteren Vorkommnisse. Ahoi.